aber mach dich stumm, weil du es nicht weißt. Fritz. Love Radio. Und im Radio? Fritz. Love Radio. Und das Ganze live aus dem Volkspark Friedrichshain, mittendrin im schönen Brunnen. Ihr hört gerade im Hintergrund ein DJ-Set von Miss Kitten. Und wir schalten jetzt mal ganz kurz zur Parade rüber. Seit ein paar Minuten ist die richtige, echte Love Parade in Gange. Unser Fritz Love Reporter Rain Schlegel steht am Ernst-Reuter-Platz. Und den frage ich jetzt einfach mal, geht da der Punk ab oder nicht? Na, hier geht so teilweise der Punk ab. Also du hast ja schon gesagt, seit einer Viertelstunde geht es hier ab. Die meisten Leute stehen hier allerdings und schauen den Floats zu, wie sie vorbeifahren. Einige halten auch ihre Hände hoch. Es gibt auch schon einige Ampeltänzer wieder, die hier allerdings rigoros von den Ordnern von den Ampeln runtergeholt werden. Pünktlich um 14 Uhr ist also die erste Hälfte der Floats oder der Love Trucks hier am Ernst-Reuter-Platz gestartet. Der zweite Konvoi startet ja traditionsgemäß immer am Brandenburger Tor. Gegen 18 Uhr treffen sich dann alle an der Siegessäule. Und es sind weniger Trucks als im letzten Jahr. Nicht alle Clubs und Plattenlabels konnten sich ja hier einen Auftritt in der diesjährigen Love Parade leisten. Statt 40 sind es in diesem Jahr nur 30 Floats, die aber wie immer bunt geschmückt und mit riesen Lautsprecherboxen ausgestattet sind. Also den Anfang hat der Float Nummer 1 gemacht hier am Ernst-Reuter-Platz. Das waren die Veranstalter selbst, nämlich die Love Parade in Berlin GmbH. Die waren zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder dabei. Der Wagen in schlichtem Weiß gehalten mit runden gelben Love Parade-Emblem über der Tanzfläche gespannt. Der Wagen, der jetzt gerade bei mir vorbeifällt, ist der Truck eines bundesweiten Kabelradios mit aufblasbarem Säuglingkopf, mit Gesichtspiercing und Kopfhörer und Sonnenbrille auf dem Dach. Die Stimmung unter den Leuten ist hier eher bierselig, kann man sagen. Also viele haben sich wieder in ein buntes Outfit geschmissen. Leute mit gefärbten Haaren sehe ich hier, Plüsch, Puschel, sowas alles. Natürlich die Trillerpfeife darf alle wieder nicht fehlen. Und besonders auffällig ist auch, viele Besucher aus Polen und aus Russland sind dabei. Obwohl, muss ich sagen, es in meiner Meinung nach dies Jahr wieder weniger Leute sind, die hier die Love Parade besuchen, kann man sagen, die Leute, die hier sind, die lassen sich dann doch die Freude an der Love Parade nicht nehmen. Vielen Dank, Wayne Schlegel. Das waren deine Eindrücke von der Love Parade. Gerade seit ein paar Minuten im Gange. Wayne stand direkt am Ernst-Reuter-Platz. Er wird sich vielleicht nochmal melden in ein paar Minuten. Aber jetzt erstmal wieder blasen wir euch ein DJ-Set um die Ohren. In diesem Falle von Miss Kitten. Habt Spaß und tanzt. Und es geht um Liebe. Skippen. Und im Radio? Fritz. Love Radio. games that people play. The writer says, yeah, I'm almost finished. He said, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child, I did as a child. But when I became a man, I put away childish and said, have you ever played Kiss a Girl, Kiss a Girl? Lord, I'm so glad this ain't Love Offering Sunday. Now, we're still playing Kiss a Girl, Kiss a Girl, but the rules have changed. See, you used to, when you play Kiss a Girl, Kiss a Girl, after they ran, you'd run after the one you like. And that's the one that you were trying to kiss. But the rules have changed. We live in a terrible time. And in this day and age, it's no longer just Kiss a Girl, Kiss a Girl. But we're playing a game with different rules. You don't just have to kiss the girl. Miss Kitten. Es geht um Liebe. Und im Radio? Fritz. Love Radio. We'll be right back. Miss Kitten. Und im Radio? Fritz. Love Radio. Thank you. back.